So is it wrong to touch this land? If your heart was full of love, could you give him? Yeah. Sei höflich und bescheiden, sei fleißig und gebeten. Ich hab selten mal im Leben um ne Hilfe gebeten. Als kleiner Teufel hab ich nie die Kirche betreten. Auch wenn meine Worte Sünden sind, hörst du mich reden. Gib mir bitte 2 Minuten, nichts vergessen, nichts vergeben. Es ist nicht meinetwegen, sondern meinem Kollegen. Ein stolzer Mann, ich kenne ihn schon 21 Jahre. Ich bin mit ihm aufgewachsen und er zählt schon seine Tage. Ich raff das nicht, erklär's mir, ich bin sauer auf dich. Dass ich heute so mit dir rede, das bedauere ich nicht. Nein, er hat mich nicht verlassen, Arschloch, du hast ihn mir weggenommen. Wieso hab ich gar nichts, Mann, und er hat diesen Trepp bekommen. Ich bete, dass es anders ist, nimm mich und lass ihn gehen. Außer dir hat keiner meine Tränen gesehen. Yeah. Du hast nie viel geredet und das wusste ich zu schätzen. Denn Menschen, die viel reden, sind doch eh nur am Schwätzen. Und trotzdem warst du immer da, wir haben auf uns aufgepasst. Ich hab nicht im Traum gedacht, dass du nie wieder laufen kannst. Dass du nie wieder Laute machst und mich nie wieder nervst. Weil wir 24-7 miteinander verkehren. Es waren so viele Momente, heute sind es bloß Erinnerungen. Das Kranke an der Sache ist, wir beide sind noch immer jung. Und trotzdem bist du weg, du bist von uns gegangen. Es sind nur noch Illusionen meiner Hoffnung gefangen. Es sind nur noch Illusionen meiner Hoffnung gefangen. Yeah. Hohen Frieden, Decker.